starb, das weiß ich nicht. Warum er vor mir ging, das frag mich nicht. Tränen sind geblieben in mein Gesicht. Und ein letzter Gruß an deinen Grab von mir, dein Freund und Kamerad. Es bleibt hier in durch dick und dünn, du treu an meiner Seite bei Wind und Sturm. Kein Weg war dir zu weit. Hatte ich Pech, machtest du es mir hoch. Du gehst mit mir in die Hölle und zurück. Du warst ein Stück von mir. Und dein letzter Gruß an deinem Grab von mir. Letzter Gruß an deinem Grab von mir.